Glaubst du wirklich, dass die Leute, die da in diesem Geheimrat sitzen, dass die dann so etwas wie Gewissen haben und sagen, okay, mit denen werden sie sich eher verteidigen, aber mit denen werden sie garantiert töten und da haben wir Gewissensprobleme. Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Unser heutiges Thema ist etwas, was etwas unter dem Radar geblieben ist, und zwar geht es um die deutschen Waffenexporte ins Ausland. In diesem Falle Saudi-Arabien. Deutschland ist inzwischen der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Und es ist jetzt dieses Jahr genehmigt worden, an Saudi-Arabien Waffen zu verkaufen, obwohl Saudi-Arabien sich im Krieg befindet. Und zwar führt die saudische Luftwaffe zusammen in Kooperation mit anderen Bündnispartnern gegen jemenitische Schiiten, also den sogenannten Houthi, Luftschläge in Jemen durch. Die anderen Partner sind neben Saudi-Arabien auch Katar, Bahrain und die Vereinten Arabischen Emirate. Die Bundesregierung hat laut Spiegel die Lieferung von zwei Patrouillenbooten an Saudi-Arabien genehmigt. Der Deal über die Lieferung ist nicht neu, denn schon 2012 zeigte Saudi-Arabien Interesse an gleich 48 Patrouillenbooten. Hauptargument ist, obwohl es sich um Rüstungsgüter handelt, die mitunter auch im Kriegseinsatz faktisch benutzt werden können, werden sie nicht, auch trotz der Kriegssituation mit Jemen, als Rüstungsgüter angesehen, die im Konflikt selbst verwendet werden können, sondern ausschließlich der Grenzsicherung dienen. Dieselbe Begründung gab es für die Auslieferung eines technischen Pakets für ein Radarsystem. Außerdem genehmigte der geheimtagende Bundessicherheitsrat auch die Lieferung von 300 Sandhunder-Raketen an die Vereinigten Arabischen Emirate. Gut, zur Erklärung. Was ist der Bundessicherheitsrat? Der Bundessicherheitsrat, das ist eine Institution, die seit 1955 in Deutschland existiert, also seit der zweiten Regierungszeit von Konrad Adenauer, bestehend aus einigen Schlüsselressorts der Bundesregierung, dem Bundeskanzler und dem Leiter des Bundeskanzleramtes. Diese Instanz entscheidet geheimtagend, ob Rüstungsgüter an bestimmte Länder exportiert werden dürfen oder nicht. Scheinbar hatten sie auch kein Problem gehabt, diesen 300 Raketen grünes Licht zu geben. Weil sie auch der Landesverteidigung laut Analyse des Bundessicherheitsrats dienen und nicht für einen Angriffskrieg geeignet sind. Was aber noch wichtig zu erwähnen wäre, ist, dass die Vereinigten Arabischen Emirate ebenfalls Angriffe gegen Jemen führen. Es geht auch darum, dass auch Waffen bereits an Saudi-Arabien im Vorfeld verkauft worden sind, für die Saudis jetzt Ersatzteile brauchen. Genauer gesagt, es geht um G36-Gewehre. Deutschland tut sich aber schwer, diese Ersatzteile zu liefern. Daher haben die Saudis vor einem deutschen Gericht geklagt, die Entscheidung steht noch aus, damit die Bundesregierung letztlich die Lieferung dieser Ersatzteile für die bereits von Deutschland verkauften Waffen erlaubt. Als sich diese Entscheidung dann hingezögert hat, hatte Riad einfach nur verkünden lassen, dass sie sich die Waffen auch woanders her besorgen können und dass sie nicht auf Deutschland angewiesen sind. Es gibt auch großen Widerstand im Deutschen Bundestag gegen die erlaubten Exporte von Waffen und Rüstungsgütern, vor allem durch die Fraktion der Grünen. Sie sind der Ansicht, dass viele Länder, in denen die Bundesregierung oder Bundesregierungen in der Vergangenheit durch den Bundessicherheitsrat Waffenexporte erlaubt haben, die Menschenrechte mit Füßen treten. Letztendlich fühlt es sich einfach nur so an, als ob das Business as usual ist und wir verkaufen einfach Waffen, weil es Käufer gibt und das bringt uns halt ein größeres BIP. Oder sehe ich das ein bisschen falsch? Es ist eine Riesenindustrie, davon hängen viele Arbeitsplätze ab. Und das wird sicherlich dann auch mit berücksichtigt, wenn bei den Entscheidungen, bei den Exporten. Andererseits ist es aber jetzt im Falle von Saudi-Arabien so, dass Saudi-Arabien einen Angriffskrieg auf ein Nachbarland führt. Und manche Waffensysteme auch diesen Angriffskrieg in diesen Angriffskrieg genutzt werden könnten. Ferner sollte man erwähnen, dass die meisten Opfer bei kriegerischen Auseinandersetzungen nicht durch Luftschläge sterben oder durch schwere Artillerie, sondern durch Handfeuerwaffen. Deswegen kann ich es auch verstehen, dass Deutschland zumindest versucht, die Lieferung der Ersatzteile für die G36-Gewehre zu verzögern. Denn das ist eine universell einsetzbare Waffe, auch bei Angriffskriegen. Also du glaubst wirklich, dass die Leute, die da in diesem Geheimrat sitzen, dass die dann so etwas wie Gewissen haben und sagen, okay, mit denen werden sie sich eher verteidigen, aber mit denen werden sie garantiert töten und da haben wir Gewissensprobleme. Ich glaube, die denken auch an die politische Karriere. Das heißt, es ist offensichtlich, es wird ein Angriffskrieg geführt und wenn Menschen in einem Angriffskrieg durch deutsche Waffen sterben, ist es eine ganz schlechte Presse. Ach so, das heißt, es ist wirklich reine PR-Sache. Ich gehe davon aus, ja. Okay. Sonst, wenn man konsequent wäre, würde man einfach tatsächlich, so wie es die Kritiker sagen, Waffenexporte in bestimmten Ländern nicht erlauben. Es ist jetzt nochmals die Frage, Business oder Moral? Das ist die Frage, die wir uns in alltäglichen Leben stellen, die sich auch die Politiker stellen müssen. Ich glaube, diese Frage stellen sich aber auch tatsächlich die Bewohner die Bewohner von Saudi-Arabien. Denn ich meine, laut den letzten Zahlen ist es tatsächlich so, dass 2/3 der Saudis unter 25 sind. Das ist eine sehr junge Bevölkerung. Und sie haben es gärt in der saudischen Gesellschaft. Es gibt eine sehr junge Bevölkerung, die auch mit sehr vielen Facetten der saudischen Politik unzufrieden ist. Und genau das meine ich. Ich meine, ich glaube, die sind auch nicht wirklich daran interessiert, dass Saudis gerade Jemen bomben oder angreifen. Ich glaube auch, dass die der Regierung gegenüber immer widerspenstiger werden. Die Zeit berichtet über den Autoren Sebastian Songs, der in seinem Buch Auf Sand gebaut, Saudi-Arabien ein problematischer Verbündeter, davon berichtet, dass genau das mit der Jugend momentan passiert. Sie rebelliert gegen das vorherrschende Patriarchat und sie merkt auch, dass dieses Wirtschaftssystem auf lange Dauer nicht wirklich tragbar ist. Das heißt, sie sind ja nicht blöd, sie wissen, dass das Öl irgendwann aus ist und dass das gesamte System dann irgendwann in sich zusammenbricht, wenn man nicht zum Beispiel alternative Energiequellen sich mal darum kümmert. Ich schreibe zum Beispiel, dass die ganzen Tabubrüche immer stärker werden, dass die Scheidungsraten höher werden, dass mittlerweile man tatsächlich schon in einem hochkonservativen Land mittlerweile Dating haben kann. Ferner ist auch der Drogenkonsum enorm angestiegen. Die Jugend ist unzufrieden. Erst jetzt, nach 70 Jahren, in denen man sich nur auf das Erdöl konzentrierte, kommt jetzt die politische Elite oder die politische Führung auf die Idee, die Wirtschaft ein bisschen zu diversifizieren. Das heißt, sich nicht rein auf das Öl zu stützen, nach 70 Jahren. Auf jeden Fall ein interessanter Schritt in die richtige Richtung. Sonst sagt fernerhin, dass man quasi, es ist ein bisschen idealistisch gesehen, was er vorschlägt, dass man statt der Gewehre einfach mal Solarpanels und solche Sachen nach Saudi-Arabien importieren soll, damit sie sich unabhängiger machen. Aber ich finde, das ist ein bisschen sehr simpel gedacht. Sohns erklärt aber auch, dass es hier Paranoia gibt in Bezug auf den Iran. Und das ist halt dieses Feindbild, das wird dann genutzt, damit rechtfertigen die Golfstaaten aus Saudi-Arabien diese ganzen massiven Waffenimporte, dass der Waffenetat nicht reduziert wird, dass dann weniger dann auch in anderen Ressourcen investiert wird. Und Saudi-Arabien ist jetzt auch von einer Wirtschaftskrise betroffen, dadurch, dass es einen Rückgang der Erdöleinnahmen gegeben hat. Erdöl ist jetzt günstiger geworden, vor allem durch das Fracking in Nordamerika und in anderen Regionen der Welt, ist Erdöl inzwischen bedeutend günstiger als noch vor 10 Jahren. Und zum ersten Mal in der Geschichte müssen Saudis auf bestimmte Produkte inzwischen sogar sowas wie eine Mehrwertsteuer zahlen. Das gab es früher in Saudi-Arabien nicht. Das ist ein ganz schlechtes Indiz. Wie siehst du die Entwicklung des Landes? Glaubst du, die Jugend wird irgendwann rebellieren oder vielleicht sogar diese Regierung stürzen oder wird sie mit ihr untergehen? Was glaubst du, wohin es zielt? Es ist durchaus möglich. Es hängt immer halt auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Das heißt, wenn die Jugend keine Jobs kriegt, wenn die Jugend merkt, sie haben weniger Einkommen als die vorhergehenden Generationen, wenn sich nichts politisch ändert, wenn sie kein Mitspracherecht haben, ich gehe davon aus, dass sich das intern sehr negativ auswirken kann und dass dann auch eine so massiv vorhandene Jugend, 2/3 der Bevölkerung unter 25, innerpolitisch sicherlich eine Gefahrenquelle ist für die Herrschenden. Wo du das erwähnst, ist das eigentlich ganz witzig, denn gerade in Europa haben wir genau das gegenteilige Problem, denn wir sind viel, viel älter und die Jüngeren beschweren sich, dass der Status quo einfach weitergezogen wird und sie werden nicht gefragt in dem Sinne, weil es sind zu wenig von denen da, dass sie demokratisch irgendwas ausrichten könnten. Ja, das hat man ja auch gesehen. Die letzte große soziale Revolution in Europa war die 68er-Revolution. Und das war die letzte jugendliche Generation, die geburtenstark gewesen ist. Die Babyboomers. Das heißt also, die geboren kurz nach dem Krieg mit sehr hohen Geburtenzahlen in ganz Europa. Und danach kam ja der Knick in der Bevölkerungsentwicklung. Wir haben immer weniger Jugend. Das heißt, die letzte große Jugendrevolution in Europa war die 68er-Revolution. Interessant. Das heißt, es kann tatsächlich zu einer saudischen Revolution in den nächsten Jahren führen. Gab es ja auch schon teilweise. Jetzt musst du ja auch anschauen, die meisten ISIS-Kämpfer sind auch sehr jung. Das sind sehr junge Menschen. Das heißt also, Jugend ist nicht nur, kann nicht nur friedlich rebellieren oder mit Demonstrationen Änderungen verführen. Die Jugend kann auch dazu führen, also eine jugendliche Revolution, dass das Ganze in Gewalt endet. Das sieht man im Durchschnittsalter der ISIS-Kämpfer. Zum Glück kämpfen die ISIS-Kämpfer ja nicht mit deutschen Waffen, oder? Aber was denkt ihr, sollte Deutschland keine Waffen mehr liefern an Länder, die zum Beispiel Menschenrechte missachten oder keine demokratischen Grundwerte vertreten? Oder sollen wir einfach beide Augen zudrücken und sagen, solange es uns geopolitisch nutzt, solange es ein verbündeter Staat ist, drücken wir auch beide Augen zu, wenn es Menschenrechtsverletzung ist und nebenher noch als positiver Nebeneffekt einige Jobs in Deutschland erhalten bleiben. Schreibt es in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video und abonniert uns. Ciao. Ciao.